Wenn du sie fragst, wer sie erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss: Allah. Wie lassen sie sich also abwendig machen?